Ehren der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK gab es jüngst in Nigeria in der internationalen Aktiengesellschaft Pranos & Mannion Fotoausstellung und Filmvorführung, in der Firma Nice Steel Fischausstellung und im Landwirtschaftsbetrieb Bakura im Bundesstaat Zamfara Filmvorführung. An den Veranstaltungsorten hingen die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Und die Bücher und die Fotos über das Zuzhe Korea waren zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVIAK-Filme wie Die Wissenschaftlerstraße Mire gezeigt.